Erster, ich sah einen anderen Engel. Er war sehr stark und kam vom Himmel. Er hatte eine Wolke an und einen Regenbogen auf dem Kopf. Sein Gesicht war hell wie die Sonne. Seine Füße waren wie Feuer. Zweiter, der Engel hatte ein kleines, offenes Buch in der Hand. Er stellte seinen rechten Fuß ins Meer und seinen linken Fuß auf das Land. Dritter, der Engel rief sehr laut, wie ein Löwe. Als er rief, antworteten sieben Donner. Vierter, die sieben Donner redeten. Ich wollte aufschreiben, was sie sagten. Aber eine Stimme vom Himmel sagte, schreibe es nicht auf. Behalte es für dich. Fünfter, der Engel stand auf dem Meer und auf dem Land. Er hob seine rechte Hand zum Himmel. Sechster, er schwor bei Gott, der ewig lebt. Gott hat den Himmel, die Erde und das Meer gemacht. Er schwor, es wird keine lange Zeit mehr dauern. Siebter, wenn der siebte Engel seine Trompete bläst, dann ist Gottes Geheimnis fertig. Gott hat das Geheimnis seinen Dienern, den Propheten, gesagt. Achter, die Stimme vom Himmel sprach noch einmal zu mir. Sie sagte, geh und nimm das offene Buch von dem Engel. Der Engel steht auf dem Meer und auf dem Land. Neunter, ich ging zu dem Engel und bat ihn um das Buch. Er sagte zu mir, nimm das Buch und iss es. Es wird bitter in deinem Bauch sein, aber süß in deinem Mund wie Honig. Zehnter, ich nahm das Buch vom Engel und aß es. Es war süß wie Honig in meinem Mund. Aber als ich es gegessen hatte, wurde es bitter in meinem Bauch. Elfter, dann sagten sie zu mir, du musst wieder über viele Völker, Länder, Sprachen und Könige sprechen.